Ich möchte so gerne den Leuten in Eulenberg klarmachen, dass ich nichts Böses gewollt habe. Aber wie soll ich das anstellen? Schreiben Sie doch einen Brief an den Bürgermeister. Einen Brief? Das ist ausgeschlossen. Ich habe doch niemals und nie lesen und schreiben gelernt. Macht nichts. Dafür können wir es. Ich wollte sowieso einen Brief an meine Brieffreundin schreiben. Hier habe ich einen Briefblock und meinen Kuli. Die Gartenbank ist eine gute Schreibunterlage. So, bitte diktieren Sie. Sehr geehrter Herr Bürgermeister von Eulenberg. Okay, warten Sie. Sehr geehrter Herr Bürgermeister. Bürgermeister von Eulenberg. Von Eulenberg. Mhm. Was sich gestern bei Ihrem großen Festspiel ereignet hat, tut mir schrecklich leid. Bitte lassen Sie sich erklären, wie es dazu gekommen ist. Es wurde ein ziemlich langer Brief, sogar noch mit einem PS am Schluss. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir diesen Brief im Eulenberger Stadtanzeiger abdrucken lassen würden. Außerdem gebe ich Ihnen mein Wort, dass ich morgen Mittag Ihr Städtchen verlassen und nie mehr dahin zurückkehren werde. Jutta steckte diesen Brief in einen Umschlag und schrieb die Adresse darauf. An den Herrn Bürgermeister von Eulenberg. Rathaus. Eulenberg. So, fertig. Wenn Sie das Städtchen morgen verlassen, kehren Sie dann zurück auf den Eulenstein? Selbstverständlich. Und dann werden Sie ebenso selbstverständlich wieder zu einem Nachtgespenst, oder? Ach ja, ich wollte, du hättest recht. Aber leider habe ich keine Hoffnung mehr, dass ich jemals wieder ein Nachtgespenst werden kann. Ich fürchte, damit ist es aus für mich. Oh nein, jetzt weint es. Aber, was haben Sie denn? Oh je. Ich kann gut verstehen, dass so eine Veränderung schlimm sein muss. Aber nur nicht verzweifeln. Wir überlegen jetzt mal zusammen, ob man Ihnen nicht helfen kann. Mir ist nicht zu helfen. Hätte ich bloß auf den Uhu gehört. Er hat mich gewarnt, als ich ihm erzählt habe, dass ich mir die Welt gern mal am Tag ansehen möchte. Der Uhu. Ja. Ja, richtig. Dass ich nicht früher darauf gekommen bin. Man müsste den Uhu-Schuhu fragen. Uhu-Schuhu? Ja, wenn überhaupt jemand Rat weiß, dann er. Ein Uhu? Ja, der Uhu-Schuhu weiß zwar nicht alles, aber er weiß eine ganze Menge, was andere nicht wissen. Ja, aber... Ja, klar, wenn ihr mir wirklich helfen wollt, Kinder, dann müsst ihr den Uhu-Schuhu fragen. Warum fragen Sie ihn nicht selbst? Das geht nicht. Ich bin ja ein Tagesgespenst. Und er ist ein Nachtvogel. Aber er ist mein Freund. Er wohnt in der hohen Eiche hinter der Burg. Sie ist leicht zu finden. Kennt ihr den Eulenstein? Ja, sicher. Da mussten wir schon oft mit unseren Eltern spazieren gehen. Klar, den Weg kennen wir. Ja. Wir müssten dann aber nachts hin. Und das erlauben unsere Eltern uns nie. Wir müssen es ihnen ja nicht gleich auf die Nase binden. Nö, wir hauen ab, wenn sie schlafen. Aber wie kommen wir durch die Burg? Es gibt keinen anderen Weg. Nur durch die Burg kommt man zur alten Eiche. Und die Burgtore werden am Abend abgeschlossen. Stimmt. Da ist nachts alles verrammelt. Ach, wie blöd. Das ist überhaupt kein Problem. Ich leihe euch einfach den Schlüsselbund hier mit den 13 Schlüsseln. Oh je, so viele Schlüssel. Wie soll man da wissen, welcher für welche Türe? Das sind Zauberschlüssel. Ihr braucht den Schlüsselbund nur vor der Tür oder dem Fenster, das ihr öffnen wollt, zu schwenken. Und ihr kommt überall in die Burg hinein und wieder heraus. Das ist ja toll. Dann können wir das ja machen. Kein Problem. Klar, das machen wir. Aber die Verständigung mit einem Uhu? Hier, Herbert, nimm du den Schlüsselbund. Es sind Zauberschlüssel, lasst euch überraschen. Aber vergesst nicht, der Uhu-Schuhu legt größten Wert darauf, dass man ihm immer höflich kommt und ihn niemals duzt, sondern immer mit Sie und Herr Schuhu anredet. Das wollte ich euch nur sagen, damit ihr Bescheid wisst. Und noch etwas. Würdet ihr bitte den Brief an den Bürgermeister heute noch nicht zur Post bringen? Wie Sie wünschen. Aber warum denn nicht? Weil ich doch dem Bürgermeister in meinem Brief versprochen habe, morgen für immer aus Eulenberg zu verschwinden. Nach alledem, was wir eben besprochen haben, könnte es sein, dass ich morgen noch gar nicht weg kann. Alles klar. Bringen wir erst morgen den Brief zur Post. Ihr seid wunderbar. Ich danke euch für alles, was ihr für mich tun wollt. Aber jetzt muss ich verschwinden. Ich verstecke mich wieder in eurem Keller. Denn gleich wird es 1 Uhr läuten und bis dahin muss ich ein Schlafplätzchen gefunden haben. Macht's also gut. Bis morgen dann. Schwupps, es ist weg. Durchs Kellerfenster verschwunden.